Ronco, come tu sens, trouve jamais grotte, un système petit semaine. T'as j'ai des couilles dans les chauves, non j'te pêche ni dans ce gant, quand le bouche t'es si pas tout va, va mon retour de temps. De gâcher ça mon drama, j'te blesse mes vocrama. Die Narge ist in den Augen, riesen Boss ist der Kirka. Nie ist der Wissen, du Kajin, der immer Smissel auf du war. Koto ist gut, dass sie machen, nie ist der Wissen, der Verbind. Nie haben wir Wissen und Pochen, sondern der Kategorie. Der Katsch ist am und Wama. За какво ви разказах сега? Нека да продължим! Сега! Няма да се връщам аз. Пъдят, който ми остава, е в очакване пред нас. Видеото ми предлага чужди клипове без бой. Клипът на живота собствен, аз съм главния герой. Така че само двама ще влеземе в храма. Така че само двама ще влеземе.